PPP, Platinum Pied Pipers, eine Band aus Detroit, eine Band aus dem Grenzgebiet zwischen Hip-Hop, Neo-Soul und Funk, das war On A Cloud. Der Scheibenwischer ist nach dem Wort zum Sonntag und der Tagesschau die älteste noch existierende Sendung in der ARD. Er ist eine Marke wie Tempo oder Uhu. Und was hat die Anstalt mit dieser Marke gemacht? Man hat mit Hildebrands Abgang auch den zuständigen Redakteur und den Regisseur entfernt, als wolle man von dieser Seite wohl eine neue Sendung kreieren. Das hat Georg Schramm gesagt 2006, als er, unzufrieden mit den Inhalten, die Sendung verlassen hat. Nun ist der Scheibenwischer wirklich Fernsehgeschichte. Dieter Hildebrand hat die ARD gebeten, die Sendung nicht mehr unter diesem Namen auszustrahlen. Und so wird der letzte Verbliebene, Matthias Riechling, am 19. März in einer neuen Sendung namens Satiregipfel vor der Kamera stehen. Mit einem leider erkälteten Dieter Hildebrand bin ich nun in Hamburg verbunden. Dieter Hildebrand, sofern Sie denn bis dahin wieder gesund sind, am 17. März spielen Sie in Winterthur und am 22. in Leipzig. Das hieße, Sie können am 19. abends Fernsehen schauen, um 22:45, eine neue Satire-Sendung. Werden Sie das tun? Ja, selbstverständlich. Diese Wut oder Unzufriedenheit, die jetzt dazu geführt hat, dass Sie nicht mehr wollen, dass die Sendung Scheibenwischer heißt, die muss ja schon länger in Ihnen gewesen sein. Wie ist es jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss? Durch ein Interview, das mehrere Interviews, die Matthias Riechling, der übrig gebliebene, der jetzt allein gebliebene, der seine Pläne dort ausgebreitet hat. Und da bin ich doch ein bisschen erschrocken, denn er sagte, er würde jetzt diese Sendung etwas öffnen, der Comedy öffnen. Und die war mir schon viel zu sehr geöffnet. Und dann sollte sie eigentlich so richtig vermischt werden, wo diese beiden Kleinkunstformen in einen Topf geworfen. Und genau für die Trennung war ich immer. Und da bin ich ein wenig bedenklich geworden. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meinen Titel wieder haben. Von verbieten oder so kann gar nicht die Rede sein. Quatsch. Dass ich weiß nicht, wem das eingefallen ist. Aber die Journalisten haben es einfach verwendet. Das Wort stammt vermutlich von Riechling. Zensur, meinte er, davon kann auch nicht die Rede sein. Ich wollte nur meinen Titel zurück. Ich kann ja nicht eine Sendung verbieten. Die Sendung findet selbstverständlich statt. Nur, und das ist eigentlich keine so große Sache, unter einem anderen Titel. Sie haben es vorhin angedeutet, die Sendung hatte sich Ihrer Meinung nach sowieso schon zu weit geöffnet. Ja. Wann verliert denn Kabarett den Anspruch, Kabarett zu sein? Es kann ja nicht an der Pointe liegen, die sich um Frau Merkel handelt. Ach, darum geht es überhaupt nicht. Die Namen spielen überhaupt keine Rolle. Es spielen die Themen eine Rolle. Ich vermisste die ganze Arbeitsgeschichte, die Finanzgeschichte. Man muss Stellung nehmen zu den Dingen, die den Menschen betreffen. Und da kann man nicht einfach nur, sagen wir, Pointen machen. Man muss Geschichten erzählen über das, was uns geschieht in diesem Leben. Den Anspruch, den Sie formuliert haben, den erfüllt dann auch nicht unbedingt der Maskenball von Matthias Riechling, der da manchmal stattgefunden hat, also das sehr stark parodiebetonte Kabarett. Naja, damals, als wir zu viert das gemacht haben, war das natürlich ideal. Da hatten wir für jede Rolle einen, nicht? Und Bruno, Jonas und ich haben praktisch das Feld aufgemacht. Und dann hatten wir auf der einen Seite die wunderbaren Szenen, die Matthias Riechling gemacht hat. Er ist ja glänzend als Parodist. Er ist einer der Besten, die wir in diesem Lande haben. Und auf der anderen Seite hatten wir Georg Schramm. Und wir beiden, der Schramm und ich, haben uns natürlich weitgehend mit diesen Themen befasst. Und wir waren, glaube ich, da in diesem Quartett mit Bruno Jonas zusammen, waren wir, glaube ich, von der Komödiantik her gut besetzt. Sagen wir, der Mann, der an der Spitze dieser Gemeinschaft ist, wenn der nur noch Comedy machen will, dann ist mir das zu wenig. Und dann habe ich mir gedacht, dann müssen sie einen anderen Namen haben. Denn damit ist das Wort Scheibenwischer nicht ausgefüllt, nicht? In der Zwischenzeit hat sich eine andere erfolgreiche Sendung entwickelt, Neues aus der Anstalt im ZDF. Sie haben sie erst sehr beachtet, dadurch, dass Sie in der ersten Reihe gesessen haben und dann mit einer grandiosen Wehner-Rede vor nicht allzu langer Zeit. Das setzt ja auch ein großes Signal, wenn Sie als Dieter Hildebrand dann dorthin gehen. Naja, das war ein Thema, das mich mit Bruno Jonas ein bisschen auseinandergebracht hat und auch mit Matthias Riechling. Die haben das für treulos empfunden. Aber das halte ich für albern, wenn es eine Alternative gibt, die von Kollegen, beiderseits auch ausgefüllt wurden. Es waren ja, sind ja viele, die in beiden Sendungen aufgetreten sind. Schien mir es auch nicht abwegig, in dieser Sendung aufzutreten. Warum denn nicht? Außerdem hat die mir gefallen, nicht die Sendung. Ohne Frage. Urban Priol lädt Sie auch ein, Mittermeier, Appelt, sogar Helge Schneider. Integriert Sie in die Sendung. Warum hegen Sie da keinen Groll? Weil die Themen erfüllen und weil die wirklich das machen, was ich von so einer Sendung verlange. Aber wenn diese Sendung, wie hat er gesagt, wenn die strenge Grenze fallen soll, die es ja gar nicht gibt. Wir haben selbstverständlich auch solche in der langen Zeit der Scheibenwischers solche Kollegen gehabt, die bei uns aufgetreten sind und als Comedians praktisch schon damals auftraten. Es waren nicht viele, aber es waren 3 oder 4. Aber da war doch das andere noch da. Und hier, also sagen wir mal, der Angriff fehlte mir langsam mit der Zeit. Es ist eben auch eine besondere Zeit, in der wir sind, politisch, innenpolitisch, außenpolitisch. Hat da nicht auch diese Zeit einen besonderen Anspruch an die Kabarettisten? Beispielsweise, wenn man einen Georg Schramm schaut, das ist ja nicht lustig, sondern dieser Mann ist wütend und artikuliert für, glaube ich, ganz viele Menschen ein Unwohlsein, was in ihnen steckt. Selbstverständlich. Und er ist ja nicht allein in diesem Land. Es gibt ja noch immerhin einige andere. Es gibt den Zimmerschied, es gibt den Volker Pispers. Und die machen ja alle dieses, die lassen sich auch nicht in die Comedians hineinziehen. Und der Volker Pispers hat zum Beispiel sich bei dem Scheibenwischer nicht mehr engagieren lassen, weil er sagte, es ist mir zu unpolitisch geworden. Waren Sie selber bis 2003, bis zum Schluss, ein glücklicher, zufriedener Fernsehkabarettist? Denn ich kann mir vorstellen, für ARD-Unterhaltungschefs zu spielen, ist nicht nur beglückend. Ich hatte mit dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe, mit dem SFB, eine sehr gute Zeit. Die ganze Zeit über hatte ich mit dem Sender keine Schwierigkeiten. Ich habe, wenn ich Sie beobachte, das Gefühl, dass Sie in diesen 5 Jahren doch nochmal unglaublich an Energie gewonnen haben und an Präsenz gewonnen haben. Wie beobachten Sie selber die Zeit nach dem Scheibenwischer? Naja, nun, ich habe mehr Zeit gehabt, um abends aufzutreten. Und der Effekt ist natürlich größer, wenn ich das Publikum jeden Abend vor mir habe. Und die kommen auch und ich sehe sie vor mir, ich sehe, wie sie reagieren. Also ich empfinde das als eine Bereicherung meiner Tätigkeit. Sie sind nach wie vor erstaunlich viel auf der Bühne, Herr Hildebrand. Fast jeden zweiten Abend habe ich heute recherchiert. Lassen Sie sich immer wieder überreden oder brauchen Sie diesen Bühnenmoment tatsächlich so häufig? Na, wissen Sie, jetzt ist so, es ist ein etwas komischer Effekt, aber es ist so, da wo ich war, sagen die Leute, wann kommst du wieder? Und da wo ich noch nicht war, die fragen sie, wann kommst du? In den vergangenen 10 Jahren politischer Entwicklung in Deutschland haben sicherlich auch viele Kabarettisten den Glauben an die Alternativen verloren. Es gab einen Regierungswechsel, linke Ideen haben sich verlaufen. Wie sind Sie damit auf der Bühne umgegangen, dass man nicht mehr unbedingt für etwas Position ergreifen kann? Ach, das kann man doch noch. Für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft, in der man miteinander anständig umgeht. Das ist doch eine Alternative zu dem, was jetzt passiert. Weil es gibt ja nun Menschen, die sich auf Kosten von anderen bereichern, die praktisch anderen etwas stehlen. Es gibt Menschen, die ohne ein Zucken die anderen der Armut überlassen. Und das alles sind die Themen. Würde man Sie heute denn noch dazu bringen, sich für die SPD auf die Bühne zu stellen, wie damals in den 90ern? Ja, das ist selbstverständlich. Das hängt immer mit dem zusammen, der da gerade darum bittet. Ja, so, also eine Großveranstaltung für die SPD würde ich nicht mehr machen. Dazu ist sie mir nicht mehr stringent genug. Aber ich kenne ein paar SPD-Kandidaten und wenn die mal eine Veranstaltung möchten, dann mache ich das schon. Warum eigentlich nicht? Die Finanzkrise hatte zunächst in gewisser Hinsicht auch etwas Befreiendes, weil diese Finanzexperten aus den Talkshows recht schmallippig geworden sind. Jetzt profitiert ausgerechnet die FDP. Das ist tragikomisch, oder? Ja, das ist sehr komisch. Ich hoffe, dass sich dieser Schwung, den diese FDP jetzt bekommen hat, noch ein wenig abmildert. Denn im Moment sieht das ja bedrohlich aus. Im Moment sieht es fast so aus, wenn sie die Koalition machen, bekommen sie 4 Ministerien, wahrscheinlich auch den Außenminister. Das heißt, wahrscheinlich haben wir Westerwelle als Außenminister zu erwarten. Das ist ein wenig schwierig für mich, mir vorzustellen. Dieter Hildebrand war das, der sich trotz Krankheit, wie man hört, in Hamburg im Hotel für uns Zeit genommen hat und in den nächsten Tagen, beziehungsweise ein paar Tage sind jetzt Pause, da wird er auftreten in Vaterstetten, Bad Meining, in Fulda, in Basel, in Leipzig, und das können Sie alles nachlesen auf dieterhildebrand.com. Vielen herzlichen Dank, Herr Hildebrand. Ich danke Ihnen.